Wir sollten mal anfangen, was zu sagen. Gespräche werden in Podcasts eigentlich überschätzt. Ja, genau. Oh Mann, oh Mann. Ja. Was für eine schöne Wohnung. Sollte mal wieder Staub fegen in den Ecken, das ist ja ganz schön. Die Staub schimmelt auch schon bei dir. Nicht an der Wand. Ja? Ja, das wollen wir mal mit dem ersten Review anfangen. Wir fangen auch mit dem ersten Review an. Ja. Du erinnerst dich noch an das Ende von Justice League War? Ja. Ja, da am Ende gab es ja wieder so einen Teaser zu den nächsten Zeichentrickfilmen. Hello Future People, weil der Beitrag kommt ja später in der Sendung. Was? Der Beitrag kommt ja später in der Sendung. Oh, shit. Du musst das anders formulieren. Reviewed Throne of Atlantis. Das ist nicht wahr. Du reviewst Throne of Atlantis. Ich habe das gar nicht gelesen. Hast du das mit? Ist das? Du hast das nicht gelesen? Ich hab das nicht gelesen. Hier steht ein S. Das kann nicht sein. Wieso steht bei mir ein S? Bei mir steht's auch. Oh oh, Steffen. Ich hab das nicht gelesen. Ja, mach doch jetzt. Ich hab keine Ahnung von. Ich hab das wirklich nicht gelesen. Ja, okay. Throne of Atlantis von Ivan Reis und Geoff Johns. Ist ein Story-Arc von Justice League. Fängt an in Ausgabe 15 bis 17. Oder es startet aber eigentlich schon in Ausgabe 14 mit einem Prolog. Ein altes atlantisches Artefakt ist gestohlen worden und Aquaman, also Arthur Curry, sucht den Täter. Er trifft auch auf seinen Bruder Orm, der im Moment der Regent von Atlantis ist und die Oberflächenwelt hasst. Und er verdächtigt ihn halt, dass er sich dieses alte Artefakt beschafft hat und das jetzt auch einsetzen will. Ja, in Ausgabe 15 spitzen sich dann die Ereignisse zu. Ein US-Kriegsschiff feuert auf einmal auf Atlantis und Arthur will jetzt herausfinden, wer genau diesen Krieg eigentlich verursachen will und versucht auch seinen Bruder davon abzuhalten, die Oberflächenwelt anzugreifen. Aber dabei kommt die Justice League zum Schluss, dass Arthur vielleicht gar nicht mehr auf ihrer Seite ist. Aha. Ja. Die ganze Story ist sehr auf Aquaman fokussiert. Das erklärt, warum er auf dem Cover drauf ist. Oh ja, ja. Der Rest der Justice League kommt meiner Meinung nach wirklich zu kurz. Cyborg macht eine kleine Entwicklung durch, so charaktertechnisch. Er kriegt ein Upgrade. Und die Liga Reserve wird eingefügt. Also diesen ganzen anderen Helden, unter anderem auch die neue Atom, ja, auf jeden Fall, die spielt ja später auch in Forever Evil eine große Rolle und in dem nächsten Event auch. Trinity War, genau. Okay. Das war somit mein Hauptkritikpunkt. Ansonsten ist das wirklich eigentlich eine sehr solide gemachte Geschichte. Geoff Johns bemüht sich ganz klar wieder, Aquaman sein Weichei-Image loswerden zu lassen. Gelingt ihm das? Weil ich habe ja die ersten, ich glaube, 13 Hefte oder sowas gelesen. Ich habe, glaube ich, genau bis an diesen Event rangelesen und dann die Schnauze voll gehabt von Aquaman, weil sie das immer wiederholte. Und das war am Anfang, hat Geoff Johns ihn immer so dargestellt, er ist Aquaman, er kann mit Fisch reden. Er sitzt in einem Fischrestaurant und isst dann Fisch an und machen sich über ihn lustig. Und so ging das irgendwie 13 Hefte lang. Keiner hat ihn ernst genommen und er musste sich irgendwie beweisen. Ist das hier noch genauso? Also du hast nicht so, dass Leute ihn wirklich mit diesem Klischee von Aquaman ist dumm konfrontieren, aber es wirkt schon sehr bemüht, wie er ihn da in den Mittelpunkt stellt. Mhm. Du hast zum Beispiel diese Szene, wo er dann später im Finale auch gegen Orm kämpft und verglichen damit, wie Orm vorher die Justice League fertig macht, wirklich ganz alleingang, wirkt das halt schon sehr komisch, dass auf einmal Aquaman ihm alleine gegenüberstehen kann und dann auch gewinnt. Es gibt einen interessanten Plot-Twist am Ende. Er kommt gar nicht aus dem Wasser, sondern aus der Wüste. Und durch diesen Plot-Twist ist die ganze Geschichte dann nicht ganz so schwach. Ich sage es so flach. Was ich besonders loben will, sind die Zeichnungen von Ivan Reis, der das Ganze... sehr spektakulär und detailliert in Szene setzt. Ich habe gerade durchgeblättert, das ist Zucker. Also optisch ist das, sagt man eigentlich Ivan Reese oder Ivan Rice? Ich sage Ivan Reese. Mir kommt dieses ganze Throne of Atlantis eher vor, weniger wie eine Justice League-Geschichte, sondern eher wie Aquaman und die Justice League. Sieht man, was mich jetzt interessieren würde, wie groß ist die Justice League? Sind das jetzt wirklich nur die 7 Leute oder tauchen da innerhalb dieser Story noch außer jetzt The Atom noch andere Charaktere auf, die man jetzt so vorher in der Justice League nicht gesehen hat? Ja, da kommen noch eine ganze Reihe hinzu, halt diese ganzen Reserve. Kommt Hawkman zu, Satana, Black Lightning, Black Canary, also die ganzen Leute, die man auch in Ausgabe 18 dann dazukommen sieht, die dann da oben im Watchtower stehen. Ja, da habe ich ja wieder gelesen. Ja, genau. Ja, okay, ich glaube, Nightwing war noch neu und Platin, die kommt auch noch nicht drin vor. Platinum, aber ja. Halt hier, das war ja auch einer der Story-Elemente in Geoff Johns Weise, die da Justice League darzustellen, dass halt so erstmal für Jahre wirklich nur diese Kernbesetzung dabei war, weil die halt auch einmal versucht haben, den Martian Manhunter einzuführen und das ist dann nicht so gut gelaufen. Ja, das ist für mich in Prügelei geendet da. Ja, wo, glaube ich, immer noch nicht genau erklärt wurde, warum jetzt eigentlich. Despero macht da irgendeine Anspielung, aber ich weiß es auch nicht genau. Ja, und halt hier ist halt... Ja, ich will jetzt nicht spoilern. Ja, und hier ist die Justice League halt, um die Lage zu retten, zum ersten Mal gezwungen, sich auf die Hilfe von anderen Helden noch zu verlassen. Ich frage mich, wieso Geoff Johns nicht einfach versucht hat, die gleiche Geschichte in Aquaman zu erzählen. Ich schätze mal, es liegt einfach daran, weil dann nicht so viele die Leute die Geschichte gelesen hätten. Nein, das liegt einfach nur daran, weil DC möglichst weit gestreut ihre Storylines gemacht hat. Die ersten 2 Jahre der New 52 waren geprägt von Crossovers und Team-Ups und alles Mögliche. Und einfach nur damit die Leute, die jetzt vielleicht nur 1 oder 2 Serien lesen, nochmal andere Serien kennenlernen. Also ich weiß nicht, ich glaube, das Batman-Universum ist von einem Crossover ins nächste gegangen. Und bei der Justice League ist eigentlich seit Throne of Atlantis auch nur ein Crossover nach dem nächsten. Da war es Throne of Atlantis, dann gab es 2 Hefte so, dann war wieder Trinity War, dann war wieder Forever Evil. Mhm. Also die Justice League kommt eigentlich seit Throne of Atlantis aus diesem ganzen Crossover-Ding auch nicht mehr raus. Und andere Hefte eben auch nicht tatsächlich, weil ich glaube, die JLA ist hinterhergezogen, die Justice League Dark jetzt auch schon seit Anfang des Jahres, Ende letztes Jahres schon in diesem Forever Evil Blight, ne, was übrigens ziemlich genial ist, aber da an einer Stelle nochmal später mehr zu. Das ist einfach so dieser Crossover-Wahn. Mhm. Weil mein Eindruck war, ich habe glaube ich noch dieses Prelude gelesen und dann habe ich einfach die Schnauze voll gehabt davon und habe dann gesagt, so ne, ich verweigere mich dem jetzt, deswegen habe ich es auch nicht gelesen. Ansonsten hätte ich vielleicht nochmal gesagt, ich guck's mir an, aber ich habe auch nicht so unbedingt das Gefühl, als hätte ich was verpasst. Hm. Wie ist da dein Eindruck? Würdest du jetzt sagen, das war, wenn man das jetzt nicht gelesen hätte, was Großartiges verpasst hätte, oder wäre es nur wieder noch eine Storyline gewesen? Ja, es ist praktisch eine weitere Aquaman-Story. Wenn du wirklich so den ersten Trade von Aquaman gelesen hast, hast du da nicht wirklich was verpasst, finde ich. Ja. Wie gesagt, mir gefällt auch Geoff Johns Justice League insgesamt nicht so besonders. Ja. Da habe ich nachher vielleicht noch mal eine Alternative. Ich habe mir einen Comic rausgesucht, der jetzt dieser Tage bei Panini auch erscheint. Ich habe im letzten Jahr schon bei Dark Horse gelesen und ich wollte jetzt einfach passend zum deutschen Release da auch nochmal drüber reden, und zwar ist das The Fifth Beatle, und zwar mit dem Untertitel The Brian Epstein Story. Brian Epstein war von Beginn der Karriere der Beatles bis, glaube ich, bis 1967 oder sowas Manager der Beatles, hat die halt nach vorne gebracht, also von so einer kleinen Kneipenband in Liverpool hochgepusht auf die größte Band der Welt im Prinzip. Und er hatte sich so zum Ziel gesetzt, die Beatles erfolgreicher zu machen als Elvis. Und alle haben ihn so ein bisschen belächelt und ja, klar, ne, passt schon. Ne. Und Brian Epstein hat also viel Zeit und sehr viel Mühe hineingesteckt in die Entwicklung der Beatles, in darin, die Band aufzubauen, sie am Markt zu etablieren. Die Geschichte um Brian Epstein könnte aber tragischer nicht sein. Brian Epstein war schwul, was in den 60er Jahren in Großbritannien ein absolutes Tabuthema war. Es war in England um die Zeit per Gesetz verboten, schwul zu sein. Du kamst dafür in den Knast, ja, wenn das rauskam. Also er musste da auch mehr oder weniger versteckt leben. Seine Assistentin, die hier in diesem Buch eben dargestellt wird. Moxie war dann eben auch so ein bisschen latent in ihn verliebt, zumindest hier so ein bisschen reininterpretiert. Dann war er stark tablettenabhängig, was ihn halt diesen ganzen Stress und dieses ganze Musikgeschäft auch eigentlich überhaupt erstmal hat ertragen lassen. Und das Ganze ist dann, wie gesagt, sehr, sehr tragisch in seinem, ja, man kann eigentlich fast schon sagen, Selbstmord geendet. Die genauen Umstände hat man dann nicht mehr herausgekriegt, weil man hat ihn dann einfach irgendwann tot in seinem Haus gefunden. Was da genau passiert ist, konnte man dann nicht mehr sagen. Der Comic begleitet die Beatles und Brian Epstein sozusagen auf allen wichtigen Punkten der Karriere der Beatles. Also du siehst im Prinzip den Erfolg der Beatles aus der Sicht von Brian Epstein, was sehr faszinierend ist, weil die Beatles dadurch eben auch eine sehr zentrale, ich will nicht sagen eine Figur, aber die vier Beatles sind dadurch einfach sehr zentral in dieser Geschichte auch vertreten. Was ich teilweise wirklich spooky fand, war, wie genau die Charaktere wirklich, oder wie ähnlich die Charaktere wirklich den realen Figuren sind. Also du kannst eindeutig auch hier Paul McCartney erkennen, George Harrison, John Lennon und eben auch Ringo Starr, die erkennst du da sehr, sehr gut. Größtes Heft Maun. Ja, natürlich. Ja, das ist hier dieses eine Bild mit Hard Day's Night. Also das sind die vier Kerltruppe, und auch wenn die dann eben mit Brian Epstein interagieren, du siehst, also du erkennst die auf den ersten Blick. Na, und wer sich ein bisschen mit den Beatles eben beschäftigt hat, und die waren ja, sind ja bis heute, sind ja unsterblich. Also ich glaube, keine Band aus der Zeit hat es so sehr geschafft, unsterblich zu werden wie die Beatles. Nicht mal Elvis. Und das ist ja eigentlich der größere, der große Witz an der Geschichte. Ich kann die Beatles heute noch hören. Na, also egal welchen Song, na gut, die ganz, ganz außergewöhnlichen Sachen kenne ich jetzt wahrscheinlich nicht, aber so die großen Hits, so dieses. When I'm 64 oder I wanna hold your hand. Ne? Ja. Das sind einfach so Evergreens. Du triffst in diesem Comic einfach auch Figuren der Zeitgeschichte, den Colonel, was der war der Manager von Elvis. Mhm. Und der Colonel war bekannt dafür, dass er eben sehr raffgierig war, sehr, sehr gierig, also wirklich gierig. Der wird dargestellt wie der Leibhaftige, also mit roten Augen und gierig, und der erst sich reinfrisst. Muss also auch wirklich eine sehr unheimliche Figur gewesen sein. Zumindest wird er in dem Comic so dargestellt. Also der Comic überzeichnet auch so ein bisschen. Ja, also natürlich. Es ist nicht so eine realistische Darstellung. Es ist keine hyperrealistische Darstellung. Es ist, also wenn du musst dir vorstellen, es gibt sehr, sehr, sehr viele Comics im Bereich Biografie. Und es gibt einen Verlag, der heißt Blue Water Productions, ist der letzte Rotz-Verlag. Und die haben sich so ein bisschen darauf spezialisiert, so diese Biografie-Comics zu veröffentlichen. Die gibt es immer noch? Ich dachte, das wäre so eine Sache aus den 90ern, 80ern, so diese Biografie-Comics. Nein. Okay, nee. Ja, es gibt ja auch immer neue Prominente, ne? Ja, klar. Oh, obwohl, da fällt mir ein, den Kara hat, glaube ich, auch mal irgendwelche Comics von Lady Gaga. Ja, der kam von Blue Water. Der war gar nicht so alt. Die sind wirklich mies. Ja, der war richtig mies. Die sind schlecht gezeichnet. Die Leute sehen nicht aus wie die porträtierten Personen. Blue Water Productions an sich ist sowieso ein Sauladen, weil die ihre Leute nicht bezahlen. Und wenn, dann zu spät und zu wenig. Kauft keine Comics von Blue Water, bitte. Was dieser Comic einfach so wunderbar macht, man trifft also wirklich Personen der Zeitgeschichte. Man trifft, man hat also wirklich die großen Momente der Karriere der Beatles vor sich, eben auch so die Sachen, wie John Lennon dann irgendwann sagte, die Beatles sind jetzt schon größer als Jesus, was ein riesen Theater ausgelöst hat in Amerika. Der Ku Klux Klan hat dazu aufgerufen, Beatles-Platten zu verbrennen, das wurde dann auch sofort gemacht. Und John Lennon musste sich dann auch in der Öffentlichkeit im Fernsehen entschuldigen. Und wenn man die Fernsehbilder von früher noch so halbwegs im Bild hat, die Szenen werden wirklich im Comic 1:1 dargestellt. Eben auch so die Szene, wie sie dann alle, ich glaube, John Lennon, noch einer von den Beatles, Brian Epstein, ich glaube Moxie, auf dem Sofa sitzen und eben in die Kamera sagen, und John Lennon eigentlich nichts anderes sagt, als: wenn ihr unbedingt wollt, dass ich mich entschuldige, es tut mir leid. Und alle so, so eine großartige Szene. Einer der vielleicht absurdesten und seltsamsten Momente in der Karriere der Beatles wird in diesem Comic eben auch angesprochen, und das ist der Zwischenfall auf den Philippinen. Da wollte die First Lady der Philippinen die Beatles wohl irgendwie zu einem Abendessen einladen. Ja. Und Brian Epstein hat gesagt, nee, das soll Quatsch, haben wir keinen Bock. Und sie war natürlich sauer. Dann hat die First Lady ihre Sicherheitsmannschaft hinterher geschickt. und hat, die haben dann versucht, die Beatles und Brian Epstein da so ein bisschen zu bewegen, sich gegen das Gesetz zu verhalten. Ja, die konnten aber noch früh genug ins Flugzeug steigen und dann wegfliegen. Und dieses Kapitel wird hier kongenial gezeichnet von Kyle Baker. Kyle Baker, sagt dir was? Ne, gerade nicht. Ja, wir haben auch schon so oft über Kyle Baker gesprochen. Ja, von was hat er denn gezeichnet? Immer noch Plastic Man. Wir reden jeden zweiten Podcast über Kyle Baker. Ich weiß gar nicht, wie du das immer wieder vergessen kannst. Keine Ahnung. Kyle Baker hat eben das knallbunt und unglaublich durcheinander und richtig witzig. Es wird viel mit Farben gearbeitet. Also immer, wenn es im Leben von Brian Epstein wieder ein bisschen runtergeht, wird die Koloration düster. Und je wichtiger der Moment wird, desto bunter wird es auch. Wir reden gleich noch später im Podcast über die Powerpuff Girls. Möchte ich jetzt schon mal eben anmerken. Und es gibt eine relativ direkte Verbindung zwischen den Powerpuff Girls und den Beatles. Und zwar hat sich Craig McCracken bei der Erstellung seiner Charaktere sehr stark auch bei Yellow Submarine, dem Animationsfilm der Beatles, eben orientiert. Beispielsweise Him ist ja eine direkte Anspielung auf die Blaumiesen. Und Him, eben dieser Teufel mit diesen Sternen, diesen Clown, ist eben auch eine direkte Anspielung auf eines von diesen Blaumiesen. Es gibt auch eine Szene in den Powerpuff Girls, wo der Bürgermeister sagt, hier ist ein großes Chaos und wir brauchen jetzt unbedingt Hilfe von ihr außen. Und hier ist unser Polizeichef Sergeant Pepper, Schnitt auf eine Pressekonferenz, wo dann wirklich Sergeant Pepper aus Yellow Submarine da steht, in die Kamera guckt und sagt, Help, we need somebody. Help, not just anybody. Help. Und ich bin mit Yellow Submarine aufgewachsen und ich habe mich vom Fernseher gekugelt wie nichts Gutes. Und die Beatles und die Powerpuff Girls haben noch einen anderen Bezug zueinander und ich weiß, dass ich da gleich nicht drauf eingehen werde, weil wir haben den Powerpuff Girls Beitrag später schon letzte Woche, vorletzte Woche aufgenommen irgendwann. Da wusste ich das zu dem Zeitpunkt noch nicht. Der Mathemagier, Fibonacci heißt der da, wird gesprochen von Ringo Starr, dem Drummer der Beatles. Cool. Und der hat auch Werbung gemacht für das Powerpuff Special. Ist nochmal ganz lustig. Also jeder, der die Beatles irgendwie gut findet, der die Musik mag, der sollte hier zugreifen. Es kommt jetzt dieser Tage bei Panini raus. Kostet 25 Euro im Hardcover. Ich weiß nicht, ob das von Crosscult kommt oder von Panini direkt. Wenn es zum Crosscult kommt. Ich habe jetzt auch richtig Lust bekommen, diese Story zu lesen. Ja, also liest das wirklich mal. Vor allen Dingen wegen dem Leibhaftigen. Colonel. Ja. Die Szene ist auch wirklich göttlich, weil ich war überrascht. Ich habe dann während des Lesens auch die Wikipedia aufgehabt. Ich war überrascht, wie nah der Comic tatsächlich an der Realität dran ist. Und auch wenn es oft überspitzt dargestellt wird und natürlich auch mit so filmischen Methoden, ist es immer noch sehr nah an der Realität dran. Kennst du Mickey Mouse? Ja, davon habe ich schon mal gehört. Hast du mal die ersten Mickey Mouse Cartoons aus den 30er Jahren gesehen? Immer nur so Ausschnitte. Dann lässt du dir heute Nachmittag mal meine ganzen Mickey Mouse und alten Zeichentrick-DVDs aus. Weil ja. Ich bin ja ein großer Fan von so ganz uralten 30er, 40er Jahren Animationssachen so von Disney und von Disney. Und deswegen hat mir auch ein Comic ganz, ganz doll gefallen und das ist Jim Woodring. Ja, Jim Woodring. Jim Woodrings Fran. Ja. Und zwar ist das die aktuellste Episode aus seiner Reihe ich glaube, Frank. Ja, Frank heißt die Person. Zentrale Person in diesem Comic heißt halt Frank. Und das ist im Prinzip so ein Inkblot. Eben einer von diesen typischen, klassischen Zeichentrickfiguren, eben so wie Mickey Mouse oder Oswald the Lucky Rabbit. Ne? Oder auch Felix the Cat damals aus der Zeit. Also da hat sich Jim Woodring definitiv dran orientiert. Und ich habe vor Fran noch gar nichts davon gelesen. Ja, stimmt. Also ich habe mich da auch komplett ins kalte Wasser geschmeißen lassen, habe dir dann das Comic einfach mal mitgegeben und gesagt, lies mal und sag mal, was du davon hältst. Hast du es gelesen? Ja, ich habe es gelesen. Was hältst du davon? Ich konnte erstmal gar nichts damit anfangen. Ja. Ich habe mich da so durchgeblättert, auch relativ schnell und ich konnte da nicht viel reininterpretieren, habe da nicht viel verstanden halt. Dann habe ich ein bisschen recherchiert und dann bin ich darauf gestoßen, dass es dann auch eine Fortsetzung von einem anderen Werk ist, namens das heißt Congress of the Animals. Genau. Sehr essentiell, um diese Geschichte zu verstehen, ist halt das Wissen, dass Fran, eine weibliche Person ist, dass die Nebenfigur in dieser Geschichte, mit der Frank dann auch zusammenlebt. Was witzigerweise eigentlich nur dadurch klar wird, dass sie so ein bisschen gewellte Ohren hat. Ja. Und man sofort irgendwie annimmt, sie ist das Mädchen in dieser Situation. Mhm. Das fand ich irgendwie ganz, ganz bezeichnend, weil du hast in diesen klassischen Animationsgeschichten immer auch so eine männliche und eine weibliche Figur. Du hast Mickey Mouse und du hast Minnie Mouse. Stimmt. Du hast Oswald the Lucky Rabbit und ich weiß gerade gar nicht, wie die heißt, die weibliche Figur. Er ist ein Hase und seine Freundin ist, glaube ich, eine Katze. Ich weiß gar nicht, wie das genau zusammenhängt. du guckst dir diese Figur an und denkst, ja, die muss weiblich sein, weil sie hat gewellte Ohren. Das ist mir tatsächlich erst gar nicht aufgefallen, erst wo ich es dann gelesen habe. Ja. Wo es mir hätte auffallen wollen, ist der auffallen sollen, ist bei dem Namen Fran, weil es ist ja auch ein weiblicher Name. Ja. Ja, und sobald man eigentlich weiß, dass Fran halt die Freundin von Frank ist, merkt man auch, dass das die ganze Geschichte sich um eine Beziehung dreht. Also das merkt man einen schon deswegen, weil die Figuren relativ nah miteinander auch agieren. Mhm. Auch wenn da jetzt nicht unbedingt eine Beziehung hintersteht, die sind auf jeden Fall sehr eng miteinander befreundet. Mhm. Das auf jeden Fall erleben so die ersten Abenteuer miteinander. Sie läuft, glaube ich, irgendwann weg, er sucht sie, dann finden sie irgendwie so eine seltsame Kamera, projizieren das so drauf. Was wir vielleicht nochmal erwähnen sollten, das Comic ist komplett in Schwarz-Weiß. Ja. Es wird nicht gesprochen. Genau, stimmt. Es gibt also überhaupt gar keine Dialoge und alles ist sehr pantomimisch. Mhm. Und trotzdem wird die Gefühlswelt und auch so die Aktion der Figuren sehr gut klar. Also du hast eben auch so kleine, morphende Haustierfreunde da irgendwie da mit rein. Das ist sehr, sehr seltsam, aber auch typisch für so alte klassische Zeichentrickfilme, wo eben auch mal der Wecker gelebt hat oder der Mülleimer oder das Radio auch Augen hatte und hin und her gewackelt hat. Und das hast du eben in diesem Comic auch. Und was eben auch noch wichtig ist zu sagen, der Comic ist sehr surreal. Oh ja. Das ist extrem seltsam stellenweise. Also da gibt es irgendwelche abgefahrenen Charaktere. Fran selber ist sehr wandelbar und nicht nur vom Körper her, sondern eben auch von der Persönlichkeit. Also es gibt da eine Szene, die hat mich sehr verstört. Sie geht dann ja irgendwann von Frank weg, weil die beiden streiten sich. Genau. Und dann trifft die so zwei Mutanten, eigentlich kann man das anders nicht sagen, das sind irgendwelche kranken Mutantenviecher, die an der Straße rum oder auf dem Weg rumstehen und versuchen, sie auszurauben. Sie steht bei diesen beiden, unterhält sich kurz mit denen und im nächsten Bild siehst du, dass sie die auf bestialischste Art und Weise getötet hat. Also wirklich zerfetzt hat. Und Frank kommt dann irgendwann dahin und sieht diese ganze Chose und ist auch total angeekelt von dem, was er da sieht. Hm. Und kann eigentlich gar nicht fassen, dass es eigentlich kein anderer gewesen sein kann als Frank, der das gemacht hat. Solche Szenen gibt es immer wieder. Wo du einfach denkst, so, was passiert hier gerade? Was ist hier los? Und so, du hattest mir dann noch ein paar Links geschickt, auch zu einer Review mit so einem Interpretationsversuch von, ich glaube, The Comics Journal. Und ich finde es sehr schwierig, da was rein zu interpretieren. Die Beziehung ja. Welcher Teil da von Frank reinkommt und welcher von Fran und wie das alles zu deuten ist, finde ich sehr schwierig. Stimmt. Ich finde, teilweise ist der Comic auch schon fast wieder horrormäßig. Da hast du wirklich schon kufodoide Kreaturen rumrennen. Was ist das? Keine Ahnung, diese komische kosmische Horror, wo er dann noch einmal auch Erklär mir das Fremdwort, ich kenne das Fremdwort nicht, was du benutzt hast. Keine Ahnung, das habe ich mir. Dann benutzt das Fremdwort nicht, wenn du es nicht kennst. Okay, dann sage ich einfach zyklopisch. Zyklopisch? Ja. Das ist nämlich das Wort, das der. Sag nochmal bitte das andere Wort. Kufuloide. Kufuloide? Kufuloid. Ja, das war halt einfach eine Anspielung auf Cthulhu, diese komischen. Ach, Cthulhuid! Ja, Cthulhuid. Schneid's raus. Sehr verstörend auf jeden Fall. Ja, sehr verstörend. Oh. Bis nach Cthulhu würde ich nicht gehen, weil die Stimmung ist sehr anders. Also anders als Rousseau, anders als Hans-Peter Laufwerk. Ja, da gab es ja auch noch andere Wesen von dem. Ich weiß nicht, wie gut du dich da auskennst. Nicht so gut. Der hat ja auch nicht immer um Cthulhu geschrieben. Das ist ja eigentlich sogar nur ein oder zwei Geschichten von ihm. Muss ich jetzt noch irgendwas zu Hans-Peter Liebwerk sagen, weil ich kenne mich mit dem überhaupt nicht aus. Der Kerl heißt H.P. Lovecraft. Hans-Peter Liebwerk. Oh gosh. Oh nein. Fran ist ein Mindfuck. Fran ist anstrengend. Fran tut manchmal weh. Also der Comic tut manchmal weh. Hm. Ich habe jetzt große Lust, die Fortsetzung oder das Prequel oder weiß der Geier was, Congress of the Animals zu lesen, weil so wie ich das verstanden habe, ist die erste Szene die letzte Szene vom vorherigen und die letzte Szene die erste Szene vom vorherigen. Das klingt jetzt komisch, aber das ist ein Kreis, ein Kreislauf. Das ist also im Prinzip, befinden sich Fran und Frank dann in so einer Art Zeitschleife. Sehr seltsam. Sehr seltsam. Und ich habe große Lust, das auch mal zu lesen. Steht auf jeden Fall auf meiner Haben-Will-Liste. Aber wer das sich anfassen, wer das anfassen möchte und anpacken möchte, sollte sich eben darüber im Klaren sein, dass es erstens eben so in dem Design von alten Mickey Mouse-Cartoons ist und zweitens sehr, sehr strange und abgefahren. Ich glaube, das kann man so ungefähr festhalten. Darüber. Stimmt. Day Tripper ist von Fabio Moon und Gabriel Bach. Und Gabriel Bach, genau. Moon Bach. Moon Bach. Moon Bach. Moon Bach. Moon Bach. Gib gleich Kuchen. Magst du mal eben die Geschichte zusammenfassen? Es ist relativ schwer, die Geschichte zusammenzufassen. Also du hast im Fokus steht ein, ich glaube, ja, Redakteur von der Zeitung mit dem, oh Gott, ich habe den Namen vergessen. Hast du den Namen aufgeschrieben von dem Team? Nein, leider auch nicht. Bas, genau. Irgendwie Bas so. Heißt er, glaube ich. Spielt auch, glaube ich, in Brasilien, der Comic. Ja, ist das richtig? In Sao Paulo? Ist nicht in Brasilien, oder? Ist ja vollkommen egal. Spielt auf jeden Fall in Südamerika, der Comic. Es geht auch so, wie gesagt, um diesen Journalisten oder Redakteur von der Zeitung, der schreibt Nachrufe auf Menschen. Vielleicht sollten wir nochmal eine generelle Spoilerwarnung jetzt für diese Review aussprechen. Ja, stimmt. Weil ansonsten verraten wir den Stick dieses Comics und man kann, wenn man über diesen Comic redet, man kann nicht reden, über das Comic reden, ohne diesen Spoiler zu verraten. Deswegen blende ich jetzt ein bisschen Musik ein. Und wenn die Musik, könnt ihr ein bisschen vorspulen, bis die Musik wiederkommt. Und dann könnt ihr wieder einschalten. Moon! Im Prinzip Slice of Life, das heißt, du hast die Familiengeschichte dieses Menschen, wie er seine erste Freundin kennenlernt, sein erstes Kind bekommt, dann seine zweite Freundin kennenlernt. Die erste Frau stirbt, glaube ich, bei der Geburt oder so. Oder lässt ich habe die Ereignisse gar nicht mehr so im Kopf. Es ist auf jeden Fall sehr viel. Ja. Lernt dann die zweite Frau kennen, kommt mit der zusammen, das Kind wird größer und so weiter und so fort. Und sein Leben ist sehr bewegt. Das kann man, glaube ich, sagen. Und was einem dann beim Lesen relativ schnell auffällt, der Typ stirbt in fast jedem Heft. Also es sind, glaube ich, 10 Hefte und in 7 davon stirbt er am Ende. Und trotzdem hat man dann am nächsten Heft wieder eine Geschichte von ihm aus einem anderen Zeitraum seines Lebens. Es ist nicht chronologisch erzählt, sagen wir es mal so. Mal ist er 40, dann ist er Anfang 20, dann ist er als Kind, dann als alter Mann und so weiter. Man bemerkt seine ganze Lebensgeschichte so ein bisschen. Ich habe mir erst gedacht, warum? So, ich habe mir dann erst gedacht, was soll das? Wieso erzählt man eine Geschichte von jemandem, der die ganze Zeit stirbt? Und dann habe ich mir so gedacht, ja, die wollten eine Slice-of-Life-Geschichte erzählen und haben gedacht, boah, das ist aber langweilig. Uns fehlt irgendwie noch ein Gimmick und wir lassen ihn einfach in jedem Heft sterben. und dann gedacht habe, nee, aber das könnt ihr damit nicht bezwecken. Weil das sind zwei sehr fähige Autoren und Zeichner. Ne? So billig können die eigentlich nicht arbeiten. Ich hatte mich dann auch auf den heutigen Podcast vorbereitet und wollte das eigentlich auch genauso fabrizieren. Slice of Life, billiges Gimmick, blöd. Weil ich habe zwanghaft nach was Übernatürlichem gesucht. Ich habe irgendwie nach einer Erklärung gesucht. Außerirdische Geister, die CDU, keine Ahnung. Irgendwas Übernatürliches. Was dabei aber rausgekommen ist, ist für mich die Erkenntnis, also das ist mein Interpretationsversuch. Ne? Ich glaube, da kann man noch eine ganze Menge mehr rein interpretieren. Wenn du dir aussuchen könntest, an welchem Tag deines Lebens du stirbst, welchen würdest du nehmen? Und du wüsstest es vorher. Die Konsequenz wäre aber, alles Schlimme und alles Tragische, was du bis dahin erlebt hast, musstest du mitmachen. Aber auch alles Schöne, alles Wunderbare, alles Erbauliche. Du wüsstest aber, was Tragisches du, was an tragischen Sachen du schon erlebt hast und was an schönen Sachen. Also möchtest du mitkriegen, dass dein Vater stirbt? Möchtest du mitkriegen, aber dann hast du nicht mitgekriegt, dass dein Sohn geboren worden ist? Hast du mitbekommen, wie du deine erste Frau kennenlernst, wie du deine zweite Frau kennenlernst? Ne? Aber an welchem Zeitpunkt möchtest du sterben? Es gibt dieses eine Kapitel, wie er dann eben als Kind vom Dach fällt, glaube ich, und dann stirbt. Nee, als Kind stirbt er, glaube ich, dadurch, dass sein Drache verheddert sich in einer Stromleitung. Genau, das war das. Er versucht ihn zu befreien, er kriegt einen Elektroschock und stirbt. Und ich glaube, das wäre mein Wunschtod. Tatsächlich? Als Kind, ja. Ja, stimmt. Eigentlich als Kind ist man noch... Als Kind bist du unbesiegbar. Ja. Als Kind, also ich weiß nicht, so als 10-, 11-Jähriger so ungefähr bist du der Zeit, du bist unbesiegbar. Mhm. Ganz egal, wie tragisch und wie schlimm und... Ne? Also ich kann aus eigener Erfahrung sagen, Kindheiten laufen nicht immer optimal, sagen wir es mal so, aber als Kind bist du unbesiegbar. Weil du die Erfahrung machst, du kommst immer und überall wieder raus. Das wäre mein Wunschtod. Also ganz ehrlich, als Kind und du kriegst den ganzen Rest, du hast keine Verantwortung, du hast keine, was morgen ist, ist dir auch egal, du gehst halt morgens zur Schule, nachmittags bist du wieder unbesiegbar. Ja, das ist schon ein bisschen wieder komplexere Interpretation als den Schluss, zu dem ich gekommen bin. Ja. Weil ich glaube, was am wahrscheinlichsten ist, dass die Tode der Hauptfigur einfach immer den nächsten Lebensabschnitt markieren. Beziehungsweise erlebt irgendetwas, entwickelt sich dadurch weiter als Person und stirbt dann. Und dann im nächsten Heft, in der nächsten Ausgabe beginnt wieder der nächste Lebensabschnitt. Ja, ich finde, das hätte man anders markieren können. Also so ein Tod ist für mich zu einschneidend, als einfach nur einen anderen Lebensabschnitt zu bezeichnen. Also wenn man schwer verletzt wird und das knapp überlebt, hätte ich gesagt, ja, okay. Aber das ist wirklich sowas Starkes, was einschneiden, das ist wieder eigene Tod. Und dass man dann trotzdem... Ich möchte das mit Britney Spears sagen. Aha. Britney Spears hat damals gesagt, als sie gefragt wurde, bist du für oder gegen die Todesstrafe? Da sagte sie, ich bin für die Todesstrafe, weil dann lernen die Verbrecher was das nächste Mal. So, nur viel zu dem Thema. Einmal ist das ja ganz komisch. Einmal ist ja da so ein Kapitel, da ist er auf einmal irgendwie eine komplett andere Person. Hm. Nee, das ist eher, das ist, Menschen verändern sich ja. Also, du musst mal Bilder von mir gucken, die 10 Jahre alt sind. Das stimmt. Das ist ein ganz anderer Mensch. Und auch, ich weiß, ich weiß nicht, ob das wirklich so war, aber in einer der späteren Ausgaben habe ich wirklich Gefühl, ich sehe das eben einer ganz anderen Person. Weil dieser Brass oder so, wie der Kerl heißt, der war wirklich jämmerlich, der hat es auch nicht hingekriegt irgendwie, der wurde von seinem Boss geknechtet. Ja, aber Menschen entwickeln sich. Ja, das ist klar. Ja, und irgendwann lernst du auch mal aufzustehen. Ja. Und dann auch mal sich gegen bestimmte Sachen aufzulehnen. Also da sehe ich jetzt irgendwie nicht so, dass das irgendwie jetzt eine groß andere Person gewesen sein soll. Ich muss mir das Kapitel vielleicht einfach nochmal durchlesen. Also das ist auf jeden Fall auch ein Comic, den man mehrfach lesen darf. Genau, das wollte ich auch noch sagen. Ja. Den sollte man vielleicht öfters lesen. Vielleicht zweimal und dann nochmal, vielleicht Minimum zweimal. Ich habe leider bis jetzt nur einmal geschafft. Ja. Weil das ist wirklich sehr viel, also 10 Hefte in einem, auf einem Schlag zu lesen, das ist wirklich eine ganze Menge. Wir sollten vielleicht noch eben sagen, ist bei Vertigo erschienen und ist auch so typisches Vertigo-Material. Gibt es, glaube ich, auch schon auf Deutsch. Bei, ja, wahrscheinlich bei Panini. Ja, keine Ahnung. Panini macht ja die meisten amerikanischen Comics ins genau. Deutsche. Gut. Day Tripper, auf jeden Fall eine Leseempfehlung. Auch ein schöner Mindfuck. Hm. In jedem verdammten Heft! Letztes Jahr alle geschrieben. Damien ist tot. Damien umgebracht. Mein Lieblingscharakter. Alle wussten, dass er stirbt. Stirbt. Ja, eben nicht. Grant Morrison hat den Charakter eingeführt, um ihn nach 4 Heften zu töten. Ja, aber das wusste keiner. Ja, natürlich wusste er es nach im Nachhinein. Ich wusste das. Ja, du bist auch ein Comic-Experte. Wie lange ist Batman schon dein... Batman, sag ich schon. Damien deine Lieblingsfigur. Wie lange liest du diesen Charakter? Wie lange verfolgst du den? Seit Jahren. Ziemlich, seit ich angefangen habe, Comics zu lesen. Ja, seit Jahren. Und mir ist das auch erst viel später habe ich das begriffen. Als ich mich angefangen habe, eben auch theoretisch mit Comics zu beschäftigen, mit Grant Morrison, mit seinem ganzen Batman-Universum, was ich ja durch dich auch erst lesen durfte. Viele Leute hassen es, ich finde es fantastisch. Keine Ahnung, also ich mag Damien's Batman mag ich auch. Ich liebe Grant Morrison's Batman tatsächlich. Einige Leute hassen es wirklich und verteufeln es. Ich mag den. Wirklich? Ja. Ich glaube, diese Leute sind mittlerweile ruhig geworden. Ja, schon, aber... Also es gibt etliche Leute, die sagen, Grant Morrison's Batman ist die größte Frechheit, die es gegeben hat. Glaub mal. Also es gibt wirklich etliche Leute, die das sagen. Trottel. Meinung. Also, ne? Ja. Ich fand's fantastisch. Dafür ertrage ich sonst nichts von Batman. Ne? Mhm. So viel zu dem Thema. Und du hattest mir das auch irgendwie 3 oder 4 Monate vorher schon gesagt. Ich glaube, die töten Damien. Ja, doch, die haben's. Ne? Also das war dann, irgendwann war das dann relativ schnell auch raus. Ja. Und fucking jeder wusste es. Und auf einmal ist es passiert. Nein, ihr habt Damien getötet. Was erwartest du? Ja, das ist Comicleser und dann. Kommt nie wieder. Natürlich kommt er wieder. Wie lange hat es gedauert? Ein halbes Jahr? Und dann gab es Damien, Son of Batman. Oder relativ. Ist doch immer noch nicht wirklich zurück. Hallo? Die Serie hieß Damien? Damien? Son of Batman. Damien! Wie zurück ist Damien erst, wenn er wieder in den normalen Batman-Serien auftritt? Das war in Continuity. Da stand nur 52 drüber. Das war ein Comic in Continuity. Das heißt, wenn es auch eine alternative Zukunft ist. Die hat Grant Morrison damals in seinem, das ist ja diese legendäre Batman 666, ne? Die hat ja damals angerissen, diese mögliche Zukunftsgeschichte. So, wenn das auch eine alternative Zukunft ist. Es spielt in Continuity. Das heißt, du kannst davon ausgehen, dass es allein durch die Tatsache, dass es diese Geschichte gibt, so seltsam und so bescheuert sie auch sein mag, ne, dass Damien irgendwann wieder zurückkommt. Und alle haben geheult. Mhm. Es gibt keine Art, wie Damien zurückkommt. Lazarus Pit! Aber was soll ich sagen? Meinst du jetzt wirklich, die Leute sollen sich damit zufrieden geben? Die sollen Schnauze halten und die 1,5 Jahre warten, bis Damien zurückkommt. Meinung? Tatsache. Superheldentode sind niemals für immer. Niemals. Es kann mal 25 Jahre dauern, dass ein Charakter wiederkommt, oder 20. So war es bei Barry Allen. Ja. So, ne, wo auch jeder gedacht hat, okay, he's dead for good. Ne, weil er war wirklich verdammt lange weg und die haben es echt lange durchgehalten. Aber Superhelden-Tode oder Charaktere in Superhelden-Comics sind nie lange tot. Es kann nicht lange dauern. Demnächst kommt noch der nächste Film, der eben auch um Damien geht. Ne, das heißt, die Figur ist ja trotzdem in den Gedanken der Fans drinnen. Ja, das stimmt schon. So, das heißt, die werden sich auf keinen Fall irgendwie die Chance vergeben, mit dem Charakter nochmal ein bisschen Geld zu verdienen. Und Damien Son of Batman so kurz nach diesem legendären Batman Inc. Heft rauszubringen, einfach nur um den Leuten vielleicht so ein bisschen das Gefühl zu geben, ja, er ist ja noch da, ganz ruhig, hör auf rumzuschreien, passt schon, alles in Ordnung. Hm. Also dieser Comic, der ist eigentlich dazu da gewesen, die Leute zu pampern. Und das merkt man eben auch, weil ich glaube, du kannst das, glaube ich, nochmal besser beurteilen, was dieser Comic eigentlich wirklich gemeint hat, weil ich habe es nicht verstanden. Ich weiß nicht, was das sollte. Was sollte? Damien Son of Batman. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine alternative Zukunft ist, ob das ein Fiebertraum von irgendwem ist, ob da einer bei DC zu viele Drogen genommen hat oder ob das irgendwie ein Comic war, den die noch in der Pipeline hatten oder. Ich kann es einfach nicht beurteilen. Ja, genau. Also, Andy Kupert, der wollte ja schon eine Serie über Damien machen, ziemlich früh. Ich glaube noch zu der Zeit, wo Damien wirklich in Batman and Son sein Debüt hatte, sollte es diese Serie geben. Das haben die immer weiter verschoben oder aus dem Projekt ist nichts geworden. Und vielleicht haben die es jetzt einfach so kurz nach Damiens Tod irgendwie versucht, grob in die New 52 noch irgendwie einzuordnen. Ja, weil da passieren Sachen, die sonst nirgendwo passieren. Da gibt es sprechende Katzen, irgendwelche anthropomorphisierten Tiere, die plötzlich die Gegner sind, also Jackanapes hieß der, glaube ich, ne? Genau. Dieser Joker-Affe, der da irgendwie einen Monat oder zwei Monate vorher sein eigenes Heft bekommen hat. Ja, das schrecklich war. Ja, keine Ahnung, ich fand wirklich den Charakter irgendwie seltsam. Dann irgendwie so ein Affen-Joker, der da irgendwie auch noch drin rumrannte. Dann so diese Szene, wie Bruce Wayne dann irgendwie halt abgeschlachtet auf seinem Tisch liegt und so eine fette Joker-Tussi dann irgendwie, das ist, dieser ganze Comic, der war so weit draußen, der war so verschoben, der war so, das war so ein Horrorkabinett in 4 Heften. Hm. Also ich kann da eigentlich gar nicht mehr zu sagen, außer dass das wirklich, es war wirklich. Hast du schon mal von Batman Odyssey gehört? Ja, wir haben uns ja gestern noch drüber unterhalten. Ja, das ist ein Comic von Neil Adams und der ist auch absolut Chaos und die Geschichte geht nirgendwo hin und es passiert nur irgendwo eine Scheiße. Und das ist so ziemlich Damien Son of Batman. Ist eine ziemlich schwache Story, die viele Chancen vertut, sehr viel Potenzial für mich, finde ich auch als Damien-Fan auch einfach vertut. Viele Sachen, die in Grant Morrisons Batman-Run, was Damien's Zukunft angeht, hätten hier geklärt werden können. Nein, nein, nein. Das ist ja das, was viele Comic-Fans falsch verstehen. Die wollen keine Fragen beantworten. Weil da in diesem Heft Fragen zu beantworten, hätte gehießen, die hätten mit einer ähnlich gelagerten Story in ein paar Jahren nichts mehr verkauft. Die wollen dieses Mysterium um diese Zukunft weiter aufrechterhalten. Grant Morrison hat das ja nochmal in seinem Run bei Batman Inc. nochmal erwähnt, diese Zukunft. Ja. Ein Heft, was da mittendrin überhaupt gar nicht reinpasst, wo ich sehr verwirrt drüber war und erst wirklich halbwegs verstanden habe, nachdem du mir den ganzen Stapel an Batman-Comics mal mitgegeben hast, in der alten Kontinuität. Und dann habe ich auch wirklich erst verstanden, warum die Batman Inc. so nahtlos haben weiterführen müssen. Mhm. Weil die einfach diese Kontinuität, die Morrison da aufgebaut hat, man redet ja im Internet, redet man da ja auch tatsächlich von dieser Batman 666-Kontinuität. Ja. Das ist irgendwo eine eigene Realität geworden. Eben dieses Stark mit Terry McGinnis. Wieso Terry McGinnis? Ja, Terry McGinnis, der genau. aus Batman Beyond, Batman Beyond, Batman, ja Batman of the Future verbunden ist, dann am Ende auch in diesem One Million Batman endet. Ich glaube, das ist ein Comic, den wir uns auch nochmal irgendwie getrennt vornehmen können. Batman 666. Mhm. Und da ist eine ganze Menge drin. Ich hatte große Hoffnung, dass da wirklich was... Du weißt, ich bin kein großer Batman-Fan. Ne? Wir geraten nicht selten darüber in Streit. Und ich habe wirklich gehofft, wie du eben auch sagtest, da werden Fragen beantwortet. Aber das kann eigentlich gar nicht das Ziel von DC sein, Fragen zu beantworten. Sondern die haben einfach versucht, mit einem Comic von Damien nochmal wieder ein bisschen Geld zu verdienen. Ich hatte gehofft, das Ganze würde mit einem schönen Twist am Ende so ein bisschen Shyamalanisiert werden, damit man noch so einen unglaublichen Twist am Ende hat, aber das ist leider nicht passiert. Nee, stimmt nicht, das endet einfach, na, will ich nicht unbedingt spoilern, aber... Wir können spoilern. Ja, okay. Achtung, Spoiler, es endet einfach, der Joker kommt zurück. Was soll das? Man sieht, wie Damien langsam zu Robin wird, zu Batman wird und... Ein paar so Themen wie die Sache mit dem Nicht-Töten, das so Batmans oberste Regel ist, wird angesprochen, aber dann auch nicht wirklich gut oder interessant. Du hast diese komischen What-the-fuck-Szenen ja, mit dem Priester, nur irgendwelche die Katze, die einigermaßen erklärt wird. Es ist eine Katze, die redet. In Batman. Ja. In jedem anderen Universum. Kann ich das akzeptieren? In Superman, wenn auf einmal, oder bei Supergirl, wenn auf einmal Streaky anfängt zu reden. Ne? Da kann ich das akzeptieren. Ich kann das akzeptieren bei Captain Carrot and his amazing Zuku, wenn eine Katze redet. Ja. Ich kann das akzeptieren bei Sailor Moon, wenn eine Katze redet. Aber auch nicht bei Batman. Ja, es kam auch sehr komisch rüber und die Erklärung ist auch nicht wirklich gut, weil Alfred deutet ja an, durch die Verletzungen, die Damien da im Einsatz erlitten hat, hat er wirklich irgendwie einen Schaden am Kopf. Und dann sagt ihm sein Schaden, dass er einen Schaden hat. Hä? Ja, sein Schaden sagt ihm, dass er einen Schaden hat. Weil das hat die Katze sprechen, sie ist ja offensichtlich ein Schaden. Die Katze... Und dann sagt ihm seine Wahnvorstellung, sagt ihm, dass er eine Wahnvorstellung hat. Sei froh, dass Freud nicht mehr lebt. An diesem Comic hätte er seinen wahren Spaß gehabt. Das kann gut sein. die Katze ist ja nicht so kritisch wie der Orphel, wie er wirklich war. Die Katze unterstützt ihn ja ständig praktisch. Die Katze redet ja immer gut auf ihn ein. Das ist doch genau das Problem. Die Katze redet! Und es wird nicht mal gesagt, dass es eine Alien-Katze ist, sondern eine Fantasy-Katze oder eine. Das ist eine Batman-Katze. Und das ist eine Halluzination. In Batman gibt es keine redenden Katzen. Und jetzt sag nicht Selina Kyle, da gibt's Ärger. Bash kommt zum Besuch. Ja, ja, genau. Hiya, Bash! Oh. Damien Son of Batman war ein ganz furchtbares Geschwurbel. Stimmt. Was mich ein bisschen geärgert hat, ist, dass ich das nicht in Print gelesen habe. Weil die haben ein wahnsinnig dickes Papier benutzt in den Heften. Also nicht dieses flatterhafte normale DC-Papier, sondern wirklich dickes, ordentliches Papier. Das zum normalen Preis, ich glaube $4, ne? Du hast die gerade noch nein, da. Ne? Nein, habe ich nicht. Ah! Das war das eine Heft, das ich nicht mitgebracht habe. Also es ist Wahnsinn. Also es ist ein unfassbares Geschwurbel gewesen. Ich weiß nicht, was das sollte. Und ich weiß, was mich an der ganzen Sache am allermeisten aufregt. Es gab schon viele, viele Storylines, außerhalb der New 52. Es gab ein paar Comics von den Freedom Fighters, alte Charaktere aus dem Vertigo-Universum, die sie wieder eingeführt haben, die alle nicht in der New 52 gespielt haben. Ne? Also eben die Phantom Lady, Human Bomb, das waren alles so Geschichten, die haben außerhalb der New 52 gespielt. Warum hat man hier auf dieses Comic den Stempel New 52 raufgepackt? Und das ist für mich der größte Fuck-up, weil das heißt, irgendwas passiert da noch. Das heißt, die werden dieses 666-Universum so lange ausschlachten, bis es nicht mehr geht. Und die ganzen Batman-Jünger werden kaufen. Mecker. Nächstes Heft wieder kaufen. Mecker. So, gehen wir weiter. Können wir eigentlich, weil wirklich viel zu verteidigen gibt es an dem Heft nicht. Gibt's auch nicht. Vielleicht, man könnte vielleicht noch anfügen, dass die Zeichnungen ganz hübsch sind. Ja, ganz nette halt, Zeichen, Kampfszenen sind dabei. Ist halt Qbert, ne? Also ja, Andy Qbert. Halt, die Jungs machen da einen guten Job. Aber bitte, wenn Andy Qbert nochmal irgendwann an einem Batman-Heft arbeitet, stellt ihn einen vernünftigen Autor zur Seite. Der Typ ist ein Zeichner, das ist gar, auf jeden Fall kein Autor. Hat er das selber geschrieben? Ja, der hat das selber geschrieben, soweit ich weiß. Das erklärt einiges. Er hat ja auch den Jack and Apes Comic geschrieben. Und es gibt ja immer wieder mal so die Zeichner, die sich dann auch noch für Autoren halten. Und meistens landet halt es halt in einer mitteschweren Bruchlandung. Es gibt auch die Autoren, die sich für Zeichner halten. Oder Zeichner, die sich für Autoren halten. Ja. Rob Liefeld tut beides. Ja. Aha. Ja, ganz konfuses Heft. Aber... ja, ich hoffe mal, du liegst richtig und die setzen wirklich noch das Batman 666-Universum fort. Das fest vorauszugehen. Der Terry McGinnis, der kommt ja auch wieder dazu. Vielleicht kommt da ja wirklich das Damien nochmal irgendwie zurück. Mich würde es freuen, weil Damien ist mein Robin. Der ganz klar, als ich mit Batman angefangen habe, kam Damien gerade dazu. Anfangs konnte ich ihn auch nicht unbedingt leiden, aber durch Batman und Robin, hier diese dicke Story mit Professor Pick und den einen, ist er mir auch irgendwann ans Herz gewachsen. Professor Pick ist dir ans Herz gewachsen? Nein, Damien. Der ganze Max Charakter. Max Professor Pick. Das erklärt einiges. Natürlich soll ich so oft mit dir umgehen. Wir gehen zum nächsten. Ja. Ich weiß nicht, wir machen da am besten auch eine ganze Serie von, weil wir haben uns gemeinsam den zweiten Band angeguckt von Justice League of America Crisis. Genau. Wir hatten ja vor ein paar Monaten schon den ersten Band uns angeschaut. Wir können das eigentlich nochmal ganz kurz abhandeln, oder? Ich will jetzt gar nicht, ich kann den mal eben aus dem Regal ziehen. Machen wir den hier auch. Ja. Da ist er schon. Es gibt eigentlich kaum was darüber zu sagen. Also was ich eigentlich erwähnenswert finde, ist, dass hier viele Geschichten drin sind, die ich endlich mal lesen wollte. Auch viele Figuren drin sind, die ich endlich mal sehen wollte, wie zum Beispiel den Erde 2 Robin, der irgendwann dann ja auch Batmans Nachfolger antritt. Die Geschichte um Red Tornado, die man hier sieht. Mhm. Und eben auch den Autorenwechsel von Gardner Fox auf, ich glaube, Neil Adams. Ne? Neil Adams? Guck mal nach. Ich habe hier stehen Gardner Fox und Dennis O'Neill. Richtig, Dennis O'Neill war das. Neil Adams war dann teilweise für Cover genau, und, die Covers und andere Geschichten zuständig. Was man auch tatsächlich sieht, und ich mag Neil Adams' Arbeit eigentlich als Zeichner sehr gerne. Als Autor ist er mir jetzt noch nicht so oft untergekommen und gefällt mir dann auch nicht besonders gut. Nee. Seine Zeichnungen haben auch nachgelassen. Ja, also in den letzten paar Jahren, das letzte, was ich von Neil Adams gelesen hatte, war Wolverine the First X-Men. Das war grauenhaft. Also das war wirklich schlimm. Und wir werden uns demnächst mal Batman Odyssey angucken, um auf das Thema nochmal zurückzukommen. Das wird wahrscheinlich ganz, ganz schlimm. Wie gesagt, es gibt dann irgendwann den Wechsel von Gardner Fox und Mike Sikorsky auf Dennis O'Neill und Dick Dillon. Und das merkt man auch. Und Dennis O'Neill hat nochmal eine ganz andere Art zu schreiben. Es wird nochmal eine ganze Art Ecke tragischer und epischer tatsächlich. Ab diesem Zeitpunkt. Auch die Zeichnungen sind meiner Meinung nach dann nochmal einen Ticken besser und ausgereifter als mit Mike Sikorsky, der trotzdem immer noch einen sehr guten Job macht. Und ich freue mich wahnsinnig auf die nächsten Bände. Mehr kann ich da einfach nicht zu sagen. Also das ist eine unheimlich schöne Serie. Die nächste Serie, die nächste Ausgabe kommt schon in 4 Wochen, glaube ich. Band 3, und der steht bei mir schon auf der Bestellliste drauf. Und da freue ich mich sehr, sehr drüber. Ich finde auch, diese Hefte sind auf jeden Fall eine Bereicherung für alle, die sich für die Geschichte des DC-Universums interessieren. Ich hatte letztens noch mal so einen tollen Moment, da habe ich die Serie 52 gelesen und da wird auch auf diese Story angespielt, wo Theo Morrow so einen Krieg zwischen Erde 1 und Erde 2 anzetteln will. Und du hast viele Momente, die hier halt eben erwähnt, hier eben drin sind in diesem Buch, auch in der aktuellen Kontinuität eben auch erwähnt oder in späteren größeren Events. Ich glaube, Brian Meltzer's Identity Crisis bezieht sich genau auf diese Zeit, wie Black Canary auf Erde 1 gekommen ist. Die Satellite Era eben. Also das ist genau diese Ära, auf die sich dann eben auch spätere Events, spätere große Storylines der Justice League direkt drauf beziehen. Und gerade wenn man so ein Fan ist vom Multiverse und es gab irgendwann damals dann in Countdown to Final Crisis, war das glaube ich ein Backup, das hieß The History of the Multiverse, und da wird im Prinzip diese ganze Crisis-Geschichte, alle 6 Bände, nochmal verkürzt in einzelnen Bildern wiedergegeben. Also vieles, was ich in History of the Multiverse gelesen habe, wird eigentlich tatsächlich genau in diesem Band erzählt, also eben auch der Erde 2 Robin und Red Tornado. Also jeder, der das DC-Universum mag, der sollte hier einfach wirklich mal zugreifen, einfach um auch nochmal diese alten Crossover-Geschichten zu bekommen. Also absolute Leseempfehlung von meiner Seite aus. Ja. Spätestens dann, als Dennis O'Neill dann auch das Ruder übernimmt, hast du auch Geschichten, die man wirklich gut lesen kann. Ja. Diese ganzen kosmischen Schlachten und die stärkere Betonung der Stärken und Schwächen der einzelnen Figuren und so, wo wirklich angefangen wird, den ganzen Figuren auch eine Persönlichkeit zu geben. Das hat mich schon alles so wieder an meinen Lieblings-Justice League Run erinnert, nämlich Grant Morrison. Und ich habe mich gefragt, ob der die Geschichten auch wirklich zur Vorbereitung gelesen hat. Das heißt, weil ich schätze mal, darauf hat er sich dann auch rückbesinnt. Ja, das ist also das ist genau das, woran es mich erinnern würde. Also, du sagst definitiv, also das ist so, auch allein durch die Besetzung, die Grant Morrison dann hatte, er hat dann hinterher natürlich noch Plastic Man mit eingefügt. Mhm. Aber ansonsten ist das genau das, ich denke, von der Stimmung her und auch, also die zweite, letzte Drittel ist das, glaube ich, dann auch erst, letzte Drittel in diesem Buch, dürfte so ungefähr Grant Morrisons Justice League dann auch später gewesen sein. Ja, doch, kann ich absolut zustimmen. Ja. Auch von mir uneingeschränkte Leseempfehlung. Super Comic. Ja, du liest es ja wieder bei mir mit. Machen wir jetzt eine leckere Kuchenpause. Ja. Wir gucken uns in der Zwischenzeit ein paar Zeichentrickfilme an. Und dann lesen wir näher weiter Comics. Comics! Wir haben gerade Justice League War gesehen, Steffen und Dustin und ich. Du auch? Also, ja, ich war auch dabei. Das ist ja unfassbar, die ganzen 80 Minuten. Ja. Scheiß wie man dann. Soll ich eben die Handlung ein bisschen zusammenfassen? Ich weiß nicht, ob das nötig ist, weil ich denke, wir sind ein Comic-Podcast und wenn man die Comics gelesen hat von Justice League Origin, also die ersten 6 Justice League-Geschichten, dann weiß man ungefähr die Story. Some new insight on the rash of terrifying abductions plaguing Gotham City. There's an invasion of monsters. They're grabbing people off the streets. They're soldiers. We might be staring down the barrel of a full-scale invasion. It's happening across the world. Leave them to me. computer. Alien, like Superman. So, what can you do? We tried it your way, now we do it mine. Shazam! You're not just some guy in a bat costume, are you? This world is mine. Time for some teamwork. This world belongs to everyone! Die Justice League findet sich zusammen, Darkseid greift die Erde an. Ole, ole, wir haben unseren neuen Animationsfilm. Stimmt. Mehr passiert auch tatsächlich nicht. Nicht wirklich. Man, gibt aber ein paar ganz schön feine, große Unterschiede in dem Film. Genau, Shazam ist jetzt mit dabei, anstatt Aquaman. I'm out of here! There's plenty of fish in the sea! Did he mean that metaphorically or, Dass wenn du mit deiner Haarpflege da fertig bist, kannst du dich gerne auch an dem Gespräch beteiligen. Ja, keine Ahnung, ich habe die Comics nicht gelesen. Dann hol das bitte schnell nach, weil ich habe hier noch den White Paperback liegen. Das interessiert mich nicht. Ach, das ist DC, ne? Du musst das jetzt lesen. Du musst das jetzt lesen. Willst du nicht lieber die Meinung eines Außenstehenden hören, der den Comic nicht kennt? Das ist vielleicht mal eine gute Idee. Yes. Comic weg. Also das, du hast gar keinen so großen Bezug zu DC, ne? Nö, ich habe zwei Helden, die ich habe, DC und das war's dann auch. Und die mag sonst keiner. Welche wären das zum Beispiel? Red Hood und Booster Gold. Und Guy Gardner ab und zu, aber nicht immer. Also Red Hood hat doch schon eine ziemlich große Fanbase. Und was ist deine Lieblings-DC-Zeichen- Comic-Serie? Red Hood und so etwas. Das wollte ich nur hören. Guilty Pleasure. Ja. Gut, dann fragen wir das denn einfach mal. War das auch der erste Animationsfilm von DC, den du gesehen hast, oder hattest du schon mal einen gesehen? Ich habe alle schon, glaube ich, schon gesehen gehabt. Dann fragen wir einfach mal reihum. Hat euch der Film gefallen? Wir fangen bei Dustin an. Ja, ging wohl klar. Es war nicht unbedingt was Besonderes, weil Platzholz drin waren und so, aber waren schöne Szenen, wo man sich über lustig machen konnte. Und das ist, was einen guten Film ausmacht. Ja, dann fragen wir Max nochmal. Also ich habe ihn eigentlich am Anfang ziemlich genossen. Dann zum Mittelteil her wurde es ein bisschen langweiliger. Da tauchte zum Beispiel auf einmal Flash und Shazam auch einfach wieder auf dem Nichts auf, wo am Anfang gerade auch so ein bisschen mehr so die Persönlichkeit der Figur rübergekommen ist. Dann kurz vorm Ende war dann wirklich schlimmes Plothole, fand ich. Und obwohl das Finale, dieser endgültige Kampf mit Darkseid, wo die denen da alle versuchen, in dieses Portal zu prügeln, dann auch nochmal sehr intensiv inszeniert war. Ja. Und eigentlich auch ziemlich coole Kampfszenen dabei waren. Mhm. Aber leider die meiste Zeit immer gegen die gleichen Parademons. Ja. Das war ein bisschen schade. Die waren sehr austauschbar. Ja. Also ich muss tatsächlich sagen, also wir haben uns ja auch schon öfter über Justice League Origin unterhalten. Mhm. Und ich kann mich daran erinnern, dass du auch mal gesagt hast, so du fändest die Serie relativ generisch. Ja, stimmt. Das sind die Comics ja auch tatsächlich, die sind einfach wirklich sehr generisch. Und ich war erstaunt, dass man aus diesem sehr generischen Comic tatsächlich einen unterhaltsamen Film machen konnte. Also der war, das war jetzt nicht so, dass der mir die ganze Zeit auf die Nerven gegangen ist. So, und ich glaube, du hast das auch mal irgendwo gelesen, dass die da jetzt auch so eine Filmkontinuität aufbauen. Ja, genau. Und so als ersten Teil dieser Serie, dieser Filmserie. Nachmache. Bitte was? Nachmache. Ja, das ist tatsächlich so ein bisschen eine Nachmache von Marvel. Aber das brauchst nicht wieder anfangen zu knurren, ja, es ist so. Weil Marvel eben mit seinen Kinofilmen diese Filmkontinuität, diese Filmwelt aufgebaut hat und DC versucht jetzt in allen Bereichen irgendwo nachzuziehen. Ich muss allerdings sagen, so für die Zeichentrickfilme da auch wirklich eine Serie draus zu machen, die man sich so mit Folge 1, Folge 2, Folge 3 vielleicht auch als DVD in den Schrank stellen kann, finde ich das überhaupt nicht verkehrt. Ja, das schafft ja Marvel eben nicht. Ne, und Marvel macht immer so einzelne Animationsfilme und die sind irgendwie alle auch nicht wirklich besonders gut. Welcher Animationsfilm hatten die denn noch außer Ultimate Avengers? Gott, die hatten zwei Ultimate Avengers. Ja. Planet Hulk. Planet Hulk hatten sie, hatten sie diesen Young Avengers Film, Avengers blablabla, dann Wolverine. Und dann haben die diese Motion-Comic-Animationsfilme, die nur noch peinlich sind, wo die die Comic-Seiten abgefilmt haben und dann bewegen sich die Münder oder so wusch, wusch, wusch. Ja, ja. Oh, das ist so peinlich. Ich sehe das ehrlich gesagt manchmal ganz gerne. Und dann waren da noch diese Hulk-Versus-Serie. Da ist einmal Hulk gegen Thor. Richtig. Und Hulk gegen Wolverine noch. Und gab es noch einen dritten Teil? Und es gibt jetzt demnächst einen, ich glaube, mit Black Widow. Da kommt jetzt im nächsten Feature-Film raus. Yeah. Aber wie gesagt, Marvel und Animationsfilme, die sind auch überhaupt nicht gut. Also das ist irgendwo... Allein der mit diesen Kinder-Avengers, der war so schlimm. Oh, war der schlimm. Oh, der war... Oh, mit diesen Robotern am Ende und dann, oh, geh mir weg, ey. Oh Gott, war der das war der. Moment, ich muss gerade überlegen, war das jetzt Marvel oder war das jetzt die. Was denn? Dr. Strange ist Marvel, ne? Dr. Strange ist Marvel, oh, ja. Das war ein guter Marvel. Den habe ich nicht gesehen. Ich auch nicht. Ich schon. Ja, erzähl uns davon in einem anderen Podcast, denn wir möchten jetzt auch weiter über. Diesen Justice League War Film reden. Hm. Ich wollte nur deine Aussage widerlegen, dass Marvel keine guten Animationsfilme. Gut, das war jetzt vielleicht auch ein bisschen zu allgemein gesagt, aber so in der Regel im Vergleich sind die Animationsfilme von Marvel deutlich schlechter. Ja. Also das kann man so im Großen und Ganzen tatsächlich sagen. Ja. So als Bottomline für diesen Teil der Diskussion. Es gab im Falle von diesem Film einfach eine ganze Ecke Änderungen, die mir also tatsächlich sehr sauer aufgestoßen sind. Mhm, zum Beispiel. Die Parademons. Also ich bin ja, was vielleicht auch schon durchgekommen ist, ein großer Jack Kirby-Fan und vergöttere einfach tatsächlich auch Jack Kirby's Fourth World. Und was Jim Lee einfach auch geschafft hat in diesen Comics, ist einfach, er hat die Parademons modernisiert, natürlich. Hat es aber geschafft, sie zumindest so vom Gesicht her noch aussehen zu lassen, wie damals in der Fourth World. Das mache ich vor allem hier an diesen großen roten Augen fest. Und natürlich sehen sie jetzt aus wie Monster. Was die Parademons ja eigentlich sind gehirngewaschene Menschen oder also Humanoide in Kampfrüstung. Und die sehen eben auch in Jack Kirby's Comics eben eher aus wie Menschen. Hier haben sie die halt zu Monstern gemacht. Was mir einfach im Film nicht gefallen hat, war insgesamt der Look. Weil die waren halt wirklich sehr Android. Ich glaube, das kann man so ungefähr sagen. Dann, ich fand auch das Kostüm von Darkseid nicht wirklich besonders gut. Mein erster Gedanke war, oh, guck mal, da ist Darkseid. Und er sieht aus wie Skeletor bei He-Man. So, aber in so einer bunten Variante. Jetzt finde ich hier natürlich kein... Ja, stimmt. Kein gutes, großes Bild von Darkseid in dem... Mit dieser neuen blauen Darken Rüstung da. Nee, kann man es auch nicht wirklich gut erkennen. Ist ja vollkommen egal. Ja. Also sie ist sehr bunt und durcheinander und... auch die Stimme, also er klingt eben nicht so, wer hat den nochmal gesprochen in Apocalypse? In der alten Superman-Zeichentrickserie hat die Michael Ironside gespielt. Ja. Und super, diese Stimme ist. Und das klasse. Hier ist die einfach so. Ja, das so ist ein schwarzer Typ mit Autotune. Genau, und so total so auf monströs und Dämon gemacht und das geht halt einfach nicht. Also das ist so gewollt. Und dann hatte ich auch noch gesagt, guck mal, die einzige Szene in diesem Comic, die irgendwie bei Tag spielt, die haben sie dann bei Nacht gemacht. Ne? Ja, aber es spielt ja alles zum selben Zeitraum so. Ja, nö, das ist hier halt, also das sind eben hier auch zwei, drei verschiedene Tage, in denen das hier spielt. Mhm. Und dann das Mädchen von dem Wonder Woman, also wir reden jetzt über diese Szene mit dem Eis. Das Mädchen von dem Wonder Woman, das Eis kriegt, ist eine Schwarze hier im Comic und im Film haben sie dann ein weißes Mädchen draus gemacht. Ja, aber man muss sagen, die hat rote Haare. Okay, ist ein Argument. Der Eisverkäufer ist hier ein bisschen dicker. Also ich finde, die hätten sich einfach ein bisschen mehr auch an das Comic halten müssen. Steve Trevor sieht die ganze Zeit aus wie so ein Admiral im Film. Hier hat er einfach auch noch Straßenklamotten an. Aber wenn die Story hier über mehrere Tage spielt und im Film spielt das alles in einem Eindruck, ja. Hätte das dann nicht das Pacing ganz kaputt gemacht? Auch zum Beispiel die Szenen, zum Beispiel, wo Billy Batson nochmal auf Cyborg trifft. Ja, hätte es. Die ich auch sehr unterhaltsam fand. Ich hätte es durchaus. Hier ist das Bild von Darkseid. Also ich finde hier das, hier bei Darkseids Kostüm hier einfach, komm, das ist natürlich ziemlich klein, hier einfach auch das ganze Color Setting hier wesentlich stimmiger als dieses grün-blau-rote im Film. Da muss ich ganz ehrlich sagen, hat mir dieses neue Design von dem Kostüm nicht gefallen. Bei den anderen hatte ich da eigentlich so kein Problem mit. So gerade Wonder Woman hat mir mit ihrem Kostüm sehr gut gefallen. So, ich hätte mir einfach auch gewünscht, man hätte ihr noch eine richtige Hose gegeben, aber ansonsten so dieses Hochgeschlossene, dass man nicht andauernd ihre Hupen sieht, sondern einfach nur ihre spitzen Titten, das ist dann auch in Ordnung. Also irgendwo, ne? Voll spitze. Wollen wir noch über dieses Plothole reden? Oh ja, das sollten wir vielleicht nochmal. Das Konto, das ich vorhin angesprochen habe. In der Comic-Kontinuität ist es ja so, ich werde jetzt auch nicht zu viel verraten, aber in der Comic-Kontinuität war es so, dass das Darkseid halt eine Invasion auf das komplette DC-Multiverse gestartet hat. Also auf allen bekannten Erden wollte er sich da die Supermänner rauspflücken, weil er irgendwie meinte, er könnte damit irgendwie einen Champion an Land ziehen. Und den einzigen Superman, den er, glaube ich, tatsächlich erwischen konnte, war den von Erde 2, was man ja auch dann gesehen hat. Wofür braucht er den eigentlich, wenn er sowieso schon alle Erden erobert? Er hat es ja nicht geschafft. Den Krieg auf Erde 2 hat er ja auch gerade, ist er gerade dabei zu verlieren. Aha. Weil die neuen Wonders, also die neuen Superhelden, da gerade den Krieg gegen ihn eindeutig am Gewinnen sind. Und auf Erde 1 ist er ja auch noch nicht weitergekommen. Nur ich denke, da wird demnächst in der nächsten großen Event auf jeden Fall noch wieder drauf eingegangen. Kann ich aber jetzt natürlich noch nicht sagen. Und hier ist es eben auch so, genau wie in den Comics, dass das Superman eben von Darkseid festgesetzt wird. Dann wird er von Desaad in eine Maschine eingespannt, wird dann auch mit diesem gleichen Zeug überzogen wie die Parademons, ja. und soll dann eigentlich anfangen, Gehirn gewaschen zu werden. Und Batman kann in letzter Sekunde eben dafür sorgen, dass zumindest die Maschine gestoppt wird. Dann gibt es noch eine kurze Auseinandersetzung mit dem gehirngewaschenen Superman und Batman. Dann gibt es einen Schnitt zurück auf den Kampf mit Darkseid. Und irgendwann kommen dann Superman und Batman aus der Boomtube raus und man weiß gar nicht, was passiert ist. Ja, das fand ich sehr komisch. Ja, ich finde das so komisch, weil, wie gesagt, man sieht nicht, wie der dann wirklich davon loskommt. Man muss sich fragen, hat Superman sich alleine da irgendwie befreit? Hat er die Gedankenkontrolle nur durch seine Willensstärke überwunden? Was auch komisch ist, als er da aus diesem Portal kommt, hat er eine so dieser Brustplatten dieser Parademons auf. Vielleicht hat das damit irgendwas zu tun. Vielleicht war es nur irgendwie ein dummer Schnitt und die hatten wirklich noch eine Erklärung dafür, was ich wirklich sehr schade finde. Das kann sein. Ich meine, das ist durchaus eine Sache, die ziehe ich in Betracht, dass das eine Fehlszene gewesen wäre, die irgendwie dann gegen Ende noch sehr lang gewesen ist, wo wir dann gesagt haben, gut, das schmeißen wir jetzt raus. Ja. Weil das vielleicht das Pacing zerstört oder weil wir nicht mehr genug Zeit haben, bis der Film fertig ist oder bla bla bla bla. Das finde ich eine Erklärung, die dafür vielleicht nochmal in Frage kommt. So auf den ersten Blick finde ich, ist es eigentlich eher lazy writing. Also dass man einfach gesagt hat, so akzeptiert's, Deal with it, die beiden kommen da halt einfach jetzt raus. Ja. Ja, aber das dann da ja komisch, dass er auf einmal diese Platte hat, das muss man ja irgendwie erklären. Also diese Anzüge, die sind tatsächlich da, um dich bei der Reise durch so eine Boomtube auch so stabilisieren. Dass du tatsächlich gezielte Reisen durch so eine Boomtube machen kannst. Das Problem ist, Batman hatte so ein Ding nicht an. Ja, da hast du natürlich recht, Dustin. Und ein ähnliches Problem hat man auch, wie Cyborg dann auf einmal anfängt, all die Menschen da aus der Apocalypse, die Darkseid da noch gefangen genommen hat, er aktiviert irgendwie eine dieser Motherboxen und hackt die mit seinem neuen Cyborg-Körper und auf einmal tauchen da die ganzen Menschen aus der Boomtube auf. Naja, er hat ja eine Motherbox in sich drin. Ja, das stimmt. Wie sind die Leute zum Beispiel da aus diesen ganzen Gefängnissen gekommen? Ich wollte mal eben schauen, wie das hier im Comic gelöst haben. Da wollten wir nochmal eben nach. Ja. Vorher muss man sagen, er hat die Boomtube aktiviert und die ganzen Parademons wurden da erstmal wie so ein Staubsauger eingesaugt. Ja, er kann doch durch die Boomtube nicht gezielt jetzt die Menschen da befreien. Ja, er kann auch nicht gezielt die Parademons rauslaufen. Naja, er kann ja einfach gezielt das einsaugen, was im Himmel gerade unterwegs ist und dass wenn Parademons im Himmel sind, keine Menschen mehr im Himmel sind. Also das finde ich noch halbwegs erklärbar. Ja, das schon. Wenn die Vögel aber auch... Also ich meine, in den Comics... Ein paar Vögel könnte doch verdichten, wenn nächstes die Parademons los wie ist. Ich meine, in den Comics wäre es so gewesen, dass die Menschen, die die Parademons entführt haben, dass die verarbeitet wurden zu dieser komischen Landungsstation, die man auch im Film gesehen hat, wo die ganzen Parademons rauskommen. Also die sind tatsächlich gestorben. Und Superman ist da auf diesem Operationstisch und Batman... versucht ihn so ein bisschen zu befreien, macht diese ganzen komischen Stäbe und Kristalle, die da um ihn herum sind, weg. Hm. Ich schaue es mir gerade mal an. Also, also hier ist Superman auf dem, da ist auch Steppenwolf im Hintergrund noch, der zu dem Zeitpunkt eigentlich auf Erde 2 sein sollte. Genau. Auch ein totaler DC mit ihrer scheiß Kontinuität, ey. Stimmt schon. Das ist alles hinten und vorne. Ja, sowieso das Ende des Comics war auch ein bisschen abrupt so. Also hier wird es gar nicht gezeigt. Also hier wird gar nicht gezeigt, was mit den Menschen ist. Also die Leute, die es überlebt haben, jubeln und freuen sich dann, wie sich Leute in Comics immer jubeln und freuen. Ja. Und hey, meine ganze Familie ist tot. Aber ich hab's geschafft. Jetzt wird Weihnachten wieder günstig. Im Zweifelsfall ist es Comicbook Logic und dann machst du dir einfach keine großen weiteren Gedanken darüber. So, da jetzt irgendwie dran festzumachen, dass der Film jetzt super schlecht gewesen ist. Es war sicherlich kein Meisterwerk, also es gibt bessere DC-Animationsfilme, das definitiv. Aber so dafür, dass ich wirklich etwas erwartet habe auf dem Level von dem Comic eben. Also Aquaman hätte da nur gestört. Ja, stimmt. Sag ich ganz ehrlich, also der hätte da nur vielleicht im Weg gestanden oder. Meanwhile at the Hall of Justice. That's it! You treat me like I'm not even on the team! Every day it's Aqua Loser this and Aquapus that! Yeah, Aquaman flows wet. I am the king of the f***ing ocean, Cyborg! Do you think I've never seen a puddle before? Ow! Ow! My tailbone! My tailbone! Also Shazam war einfach nochmal wesentlich wirkungsvoller als beteiligte Person. Ich bin wirklich froh, dass die den in den Film genommen haben. Ja. Auch, dass er ein bisschen mehr Publikum erreicht, der Charakter. Richtig, und ich meine, der ist genauso alt wie Batman und Superman. Ja. Und da sollte man vielleicht auch mal langsam anfangen. Eine Zeit lang war er mal populärer als Superman, ja. Tatsächlich. Elvis hat sich von Captain Marvel Jr. inspirieren lassen zu seinem Bühnenkostüm. Ist das so? Ja. Okay, cool. So, ja, möchtest du noch irgendwer was über diesen Film sagen? Das denn? Hast du noch abschließende Worte? Ja, ich fand die After-Credit-Szene etwas seltsam. Achso, das wird das Prelude zum... Da können wir auch nochmal eben drauf eingehen. Wie gesagt, dass DC jetzt eben aus diesem Filmuniversum eine Serie macht eben. Und der nächste Film wird Throne of Atlantis sein. Genau, stimmt. Was wir uns ja in diesem Podcast auch schon angeguckt haben oder angeguckt haben werden. Ja. Und auf welchem Zeitpunkt jetzt dieser Beitrag läuft. Steffen, schneide das dahinter. Das wird dann der nächste Film sein. Hm. Hast du einen Wunschfilm, eine Wunschstoryline? Ich meine, so viel ist noch nicht da gewesen, aber irgendwie eine Wunschstoryline aus der New 52, die du gerne noch im Film umgewurschtelt sehen möchtest? Booster Gold. Oh, das ist jetzt eine Frage, die kommt ein bisschen plötzlich. Lass mich nachdenken. Spontan ist das Allerbeste. Vielleicht nochmal Forever Evil oder zumindest das neue Crime Syndicate von Erde 3. Das wäre vielleicht auch nochmal interessant zu sehen. Ist spannend zu sehen, wie die nach Throne of Atlantis diese neue Kontinuität dann weiterführen. Ich denke, was wirklich spannend wäre nach Throne of Atlantis, wäre tatsächlich Trinity War. Nur dann sollte man vielleicht auch mal langsam damit anfangen, Pandora in dieses Universum einzuführen. Ja, das haben wir bisher gar nicht gemacht. Das hat man bei Flashpoint verpasst, da haben wir auch drüber gesprochen. Ja. Das hat man jetzt in diesem Film auch schon wieder vermisst. Und wir haben längst auf den Hintergrund geachtet, da stand keiner. Gut, dann machen wir hier mal ein schönes Häkchen hinter. Wir gucken uns dann gleich im Anschluss. Wir sind nämlich in Amerika gewesen und haben uns da eine DVD gekauft. Bis gleich. Cheerio. Ja, wir waren diesen Monat etwas fleißiger als sonst und haben so viel Material aufgenommen, dass es nicht ganz in eine Sendung reingepasst hat. Darum haben wir uns dazu entschlossen, die Sendung dieses Mal in eine Doppelfolge zu verwandeln. Das heißt, ihr bekommt in ein paar Tagen den zweiten Teil dieser Sendung nochmal präsentiert. Da geht's dann auch weiter mit weiteren Trickfilmen. Wir sehen nochmal die Justice League im Einsatz und auch nochmal die Rückkehr der Powerpuff Girls. Und wir gucken uns nochmal einen ganzen Stapel Comics an, denn das ist das, wofür wir hier sind. Und Schnitzel. Bis die Tage. Max mag Titten, Max mag Titten. Steffen mag keine Titten. Das ist eine Lüge.